يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Ibn Hazm sagte, wer auch immer die überragende Bedeutung vom Jenseits, die Weisheit über das Leben, den gerechten Zweck und die Verkörperung von Moral und Charakter lernen will, lass ihn Muhammad, den Gesandten Allahs, folgen. Also ist Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der Inbegriff eines perfekten Charakters. Durch das Erlernen über seine Sira ist es uns möglich, seinem Weg zu folgen. Es gibt eine Ayah im Koran, die sinngemäß besagt, dass man in den Nächten von Ramadan essen und trinken darf, bis der weiße Faden vom schwarzen Faden unterschieden werden kann. Einer der Sahaba nahm das wortwörtlich. Was er getan hat, war, dass er einen Faden unter sein Kissen tat und weiter aß. Dann nahm er das Kissen weg und sah sich den Faden wieder an, aber konnte ihn nicht mehr erkennen. So setzte er sein Essen fort und wiederholte es eine Weile. Er ging zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm, wie er vorgegangen ist. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lachte und sagte, dieser Vers bedeutet nicht, dass man einen Faden nimmt und ihn sich in seinem Zimmer anschaut. Mit dem weißen Faden ist das erste sichtbare Licht am Horizont gemeint. So klärte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Sahabi über diese Ayah und ihre Anwendung auf. Die Anwendung der Ayah und die Überlieferung dessen werden uns durch das Leben Muhammads sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba radiallahu anhum gezeigt. Wisset, meine lieben Geschwister, das Erlernen von der Sira ist eine Ibadah. Wir machen das nicht, um uns zu amüsieren. Es beinhaltet Belohnung, während man lernt. Wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala durch unsere Versammlungen und durch das Erlernen des Lebens von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dies ist eine Dhikr-Sitzung, wenn wir uns versammeln und uns über das Leben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterhalten. Dienen wir somit Allah subhanahu wa ta'ala und wir erwarten, dass dies eine Versammlung ist, die umhüllt ist mit Engeln, in welchen Allah subhanahu wa ta'ala uns mit seiner Barmherzigkeit und Frieden überschüttet und dass wir in einer besseren Versammlung als diese erwähnt werden. Es ist also eine Ibadah und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 3, Vers 31, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben, denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Wir werden schnell merken, dass unsere Jugendlichen mehr Wissen über die Popstars besitzen, als über die Sahaba von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oder über die Anbiya. Wie viele von unseren Jugendlichen kennen alle Namen von den Anbiya Allahs? Wie viele von unseren Jugendlichen kennen die Namen von den Sahaba radiallahu anhuma? Aber frage dieselbe Person, ob sie die Namen der Fußballspieler ihrer Lieblingsmannschaft kennt oder ihrer Lieblingsbasketballspieler. Und sie werden dir ganze Listen aufzählen. Nun, wie kann man dem entgegenkommen und eine muslimische Identität entwickeln? Durch das fleißige Lernen über die islamische Geschichte, welche das Leben der Propheten Allahs, das Leben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Leben der Sahaba radiallahu anhuma, man entwickelt eine Identität, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, da die Geschichte wie eine Nabelschnur ist. Wir sind ein Teil einer glorreichen Umma, die wir studieren müssen. Unsere Herkunft, unsere Kultur und Tradition unserer Länder darf nicht unsere muslimischen Identität überwiegen. Meine Zugehörigkeit mit dem Libanon oder der Türkei, Tunesien oder Marokko oder allen anderen Ländern sollte nicht über dem Gemeinschaftsgefühl der muslimischen Umma stehen. Schau, der Islam kam, um das Konzept der Völker abzuschaffen. Wir haben unsere Loyalität zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu unserer Religion. Wir brüsten uns nicht mit einem Land oder deren Flagge. Wir sind stolz, Muslime zu sein. Und daher müssen wir unsere muslimischen Brüder auf der ganzen Welt kennenlernen und über sie Bescheid wissen. Was mit unseren Brüdern in Palästina, Burma, in Syrien oder Irak geschieht, sollte auch die gesamte Umma kümmern. Was auch immer an den Ecken der muslimischen Welt geschieht, sollte mich und dich etwas angehen, so als würde es in unserem eigenen Haus passieren. Es sind diese zwei Elemente, die wichtig sind, um eine Identität zu entwickeln. Erstens, ein festes Wissen über die islamische Geschichte. Und zweitens, ein Teil der Umma zu sein und sich um die Umma zu sorgen.